Kundgabe 3224. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.08.1944. Gerechtigkeit. Ein gerechter Lebenswandel trägt euch meine Liebe ein. Denn der Gerechte denkt nicht nur an sich selbst, sondern er billigt auch dem Nächsten zu, was ihm selbst begehrlich erscheint. Die Gerechtigkeit sucht stets den Ausgleich in allen Dingen. Und der gerecht denkende Mensch wird sich auch bemühen, in allen seinen Handlungen vor mir bestehen zu können. Er wird sich der Verantwortung bewusst sein. Er wird stets vor mir Rechenschaft ablegen in seinem Denken und allem Denken und Handeln meine Gebote zugrunde legen. Denn der Gerechte schaltet die Liebe nicht aus. Er sucht immer zu ebnen und zu vergleichen, wo das Gefühl für das rechte Maß verloren gegangen ist. Denn Ungerechtigkeit ist mangelndes Gefühl für Gleichheit. Es ist ein einseitiges Geben oder Urteilen. Und also ist es gegen meine Ordnung verstoßend. Denn ich beachte Gerechtigkeit in allen Dingen. Wo Liebe ist, muss auch Gerechtigkeit sein. Und also muss ich, als die Liebe selbst, auch die Gerechtigkeit selbst sein. Und wer darum mir nachfolgen will und ein Liebeleben führt, der wird niemals ungerecht zu urteilen vermögen. Und daher wird er die Ungerechtigkeit in der Welt verabscheuen. Er wird leiden darunter, dass die Menschen nicht das Verlangen nach Ausgleich in sich tragen, dass die Ich-Liebe sie zu einem Denken antreibt, das nicht der göttlichen Ordnung und der göttlichen Liebelehre entspricht. Denn ein ungerechtes Denken schaltet die Liebe aus. Es kann die Ungerechtigkeit keine Liebe erwecken. Und folglich ist sie hinderlich zum geistigen Fortschritt in einer Weise, die den Menschen selbst nicht zum Bewusstsein kommt. Denn ich kann dem ungerecht Denkenden nicht meine Liebe zukommen lassen, weil ich dann selbst gegen mich vorgehen würde, weil ich dann etwas anerkennen müsste, was meinem Wesen widerspricht. Ich lasse den Menschen zwar nicht fallen, doch meine Liebekraft kann ihm nicht zugehen, weil Ungerechtigkeit eine Form der Ich-Liebe ist, die meine Liebeausstrahlung zurückweiset. Es ist der ungerechte Mensch nicht empfänglich für die Liebe aus mir. Er würde wohl die Kraft annehmen, so sie ihm körperlich spürbar wäre. Doch wieder nur uneingedenk des Nächsten, der diese Kraft gleichfalls benötigt. Er würde nehmen, aber nicht geben wollen. Und dies ist ungerechtes Denken. Ein Denken, das jedes Gerechtigkeitsgefühl ausschaltet, so wie er etwas für sich in Anspruch nimmt und es dem Mitmenschen verweigert. Und darum kann ich die Ungerechtigkeit nicht bedenken mit Liebe, mit einer Gabe, die als Bedingung zum Empfangen die Gerechtigkeit stellt. Denn mein Wesen ist Gerechtigkeit und Liebe, und meine Gabe setzet das Gleiche voraus, dass der Mensch einen gerechten Lebenswandel führt, so ich ihm meine Liebe zuwenden soll. Amen.